friedlich, nicht halb so schön wie anderswo. Ich möchte den Tag hier nicht verbringen, ich glaub, du weißt wieso. Und steht das Gras hier bis zum Hals, Marie, ich mag das nicht. Und schau den Grünton dort des Walls, den find ich fürchterlich. Zwar wunderschön dein Frühlingskleid und dass dein Kopf symmetrisch bleibt, denn alles wirkt hier deformiert, so anmutslos wie aussortiert. Ich find's grad wirklich nicht mal halb so toll wie andersmann. Zum Beispiel vor gestern am Wolfgangsee beim Drehbuchfahren. Du sagst, du kannst dich nicht entsinnen, Marie, was lügst du da? Das kann doch überhaupt nicht stimmen, hör zu, wie ich es sah. So wundervoll, das Abendrot und lachend schlugen wir endlich tot. Ertränken einen stolzen Schwan. So schön, das Redbootfahren. Verglichen mit der Höllentour durch Schutzgebiet, durch die Natur. Mit Wald und Fauna eins zu sein, mir sagt das nichts. Ich will jetzt heim, mir sagt das nichts, lass mich allein. Mir sagt das nichts, lass mich allein. Mir sagt das nichts, lass mich allein. Mir sagt das nichts, lass mich allein.